unser Schrei und unser Bier. Spannender von nun, von uns gesäubert von Linken und Türkenräuber. Diesen Bezirken, die Kanaka nicht kriegen.